وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله رحمة للعالمين وهدى وبشرى لمن أراد من خلقه أن يستقيم. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم ما بعد، ونشكر الله والسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Erstmal schön, dass ihr gekommen seid, trotz Sonnenschein. Weil Sonnenschein findet sich nur im Herzen. Im Namen Allahs des Gnädigen, des Barmherzigen, der den Himmel und die Erde in 6 Tagen schuf, ohne dass ihn Müdigkeit erfasste. Und ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt, außer Allah, der Allmächtige. Und dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der mir teurer ist als mein Vater, meine Mutter und meine Seele, sein letzter Gesandter und Prophet ist, sallallahu alaihi wasallam. Er hat sich für die Sache Allah subhanahu wa ta'ala abgemüht, bis ihn der Tod ereilte. Und Allah subhanahu wa ta'ala auf die rechtgeleiteten Khalifaten und all diejenigen, die ihnen folgen, bis kommen der Stunde. Ich habe heute eine Frage. Und die Frage ist, warum betest du nicht? Weil mir zu Ohren gekommen ist, dass viele Menschen beten und dann hören wieder auf. Und dann beten sie wieder und dann hören sie wieder auf. Meine Frage ist, warum betest du nicht? Warum brichst du den Kontakt zu Allah? Hast du das Gefühl gehabt, dass das Gebet dir schadet? Hast du das Gefühl gehabt, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir Unrecht getan hat, weil er dir vorgeschrieben hat, 5 Mal am Tag zu beten, einen Kontakt zu ihm aufzunehmen? Wir fragen die Leute, die mal beten, mal aufhören. Was ist der Grund dafür, dass er Allah subhanahu wa ta'ala beiseite stellt? Subhanal Malik. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, was ist das? Ich erschaffe und jemand anders wird angebetet. Ich gebe, jemand anders wird bedankt. Subhanallah. Und wisst ihr, warum die Leute aufhören zu beten? Weil sie das Erste, als Erstes nicht verstanden haben, warum sie beten. Das Zweite ist, sie haben nicht richtig gebetet. Weil wenn du richtig betest, berührt das Gebet dein Herz von innen. Und dann merkt man dieses Licht in deinem Gesicht. Das sind nicht nur Worte. Aber Rasulullah sagt, As-salatu nur. Das Gebet ist ein Licht. Ein Licht. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ نُورًا. Und wem Allah subhanahu wa ta'ala kein Licht gibt, hat kein. Kennt ihr, es gibt manche Menschen, du siehst ihn, der sieht vielleicht gut aus, ist gut angezogen, aber irgendwie fehlt ihm so, seine Aura, da fehlt irgendwas. Und manchmal siehst du so einen Mann mit Bart, mit Demut, und dann siehst du so ein Licht in seinem Gesicht. Subhanallah. Das ist, was Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam gemeint hat. Das Licht, was wir brauchen. Und das Gebet ist so wichtig. Das Erste, wonach ein Mensch gefragt wird, Yawm al-Qiyamah vor Allah subhanahu wa ta'ala, ist das Gebet. Ist das gut? Ist der Rest seiner Taten gut? Ist das schlecht? Wird der Rest seiner Taten schlecht sein? Das hat berichtet der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also, lasst uns erstmal verstehen, was das Gebet ist. Allah subhanahu wa ta'ala, als er uns vorgeschrieben hat zu beten, er hat Folgendes gesagt. وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ. Er hat gesagt, und verrichtet das Gebet. Er hat nicht gesagt, und betet. Also, das Gebet muss verrichtet werden. Du musst dich vorbereiten für das Gebet. Du musst dich vorbereiten für das Gebet. Du wirst vor Allah stehen. Vor Allah, der Allmächtige, der dich erschaffen hat. Also bereite dich vor. Heutzutage, wenn jemand irgendwo hingehen möchte, eine Aufnahmeprüfung, eine Bewerbung, die er geschrieben hat, und die Firma hat ihn angerufen und gesagt, kommen Sie bitte an dem und an dem Tag. Was macht er? Er bereitet sich bestimmt stundenlang vor. Was werde ich sagen? Und was ziehe ich an? Und wie benehme ich mich? Und Mama, sehe ich gut aus? Passt die Krawatte zu den Socken oder die Socken zum Schuh? Oder was weiß ich was? Ha? Er bereitet sich vor. Aber du kommst um mit dem König aller Könige zwischen seinen Händen zu stehen. Subhanallah. Also, wir müssen verstehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala, als er gesagt hat, betet, er hat nicht gesagt, kommt und betet, er will nicht dieses Stehen. Nein, verrichtet das Gebet, komm mit dem Herzen zu mir und stehe als Diener. Subhanallah. Ja, ja. Als erstes müssen wir verstehen, Allah subhanahu wa ta'ala hat den Muslimen das Gebet vorgeschrieben, damit sie ihn mehrmals am Tag gedenken. Ein ständiger Kontakt mit Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul, wenn er sich nicht wohlfühlte, wenn die Situation schwer war, hat er gesagt, ja Bilal, ja Bilal, errechne bis Salah, komm, tu uns Mut mit dem Gebet. Ruf zum Gebet, lass uns beten. Als wollte er sagen, wir haben jetzt zwischen Dhuhr und Asr so viel Zeit gehabt, in dem wir Allah subhanahu wa ta'ala nicht gedient haben. Komm, lass uns Allah dienen. Zufel, kannst du ihn bitte dahin bringen? Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, in Surah Taha, hört mal zu, wahrlich, ich bin Allah. Wahrlich, ich bin Allah. Es gibt keinen Gott außer mir. Brauchst du nicht zu suchen. Brauchst du nicht zu suchen. Es gibt keinen anderen Gott außer Allah. Hm? Darum diene mir. Und gedenke mir. Also, Allah subhanahu wa ta'ala zeigt uns hier, in diesem Vers, in dem um Musa eigentlich geht, sagt er zu ihm, du solltest wissen, dass es keine Gottheit gibt außer Allah und du solltest mir gedenken und mir dienen. Das hat auch Isa gesagt, die ganzen Propheten. Also das Gebet ist sozusagen eine vorgeschriebene Sache, die uns Muslime von den anderen Religionen unterscheidet. Warum? Rasul hat gesagt, Al-Ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah, faman ta'akaha faqad kafar. Dass die Verpflichtung, die uns von den Christen und Juden unterscheidet, ist das Gebet. Wer es unterlässt, hat Unglauben begangen. Also ist ungläubig. Also derjenige, der nicht betet, ist ungläubig. Lass ich noch eine kurze Anmerkung. Stell dir mal vor, heute, du siehst jemanden am Klauen. Sag, Judi. Ha? Der wird bestimmt beleidigt sein. Der wird bestimmt beleidigt sein. Jemand sagst du, du, der immer die Frauen anglotzt, der wird bestimmt sauer sein. Er ist bestimmt bereit, auch dir einen ins Gesicht zu hauen. Wenn ich dir sage, dass der Prophet Muhammad s.a.w. hat dir gesagt, wenn du nicht betest, bist du ungläubig, was willst du mir jetzt antun? Es ist eine Tatsache. Subhanallah. Also solltest du wissen, erstmal, dass Allah subhanahu wa ta'ala es vorgeschrieben hat, dass du betest. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Das Gebet ist für die Gläubigen eine Pflicht, die sie in einer bestimmten Zeit verrichten müssen. Und dann solltest du Alhamdulillah sagen, dass du nur fünfmal am Tag betest. Und ständig dem Propheten Muhammad s.a.w. deinen Segen aussprechen. Wisstet ihr, oder wusstet ihr, wie viel das Gebet war vor diesen fünfmal? 50 Mal. Und wann wurde das Gebet vorgeschrieben für die Muslime? In dieser Nachtreise, in der der Prophet Muhammad s.a.w. zu Allah gegangen ist. Kennt ihr? Subhanalladhi asra bi'abdihi layla. Rasul s.a.w. ist mit Jibril zu Allah gegangen. Und hier sagen die Gelehrten, guck mal, wie wichtig das Gebet ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten nicht durch eine Offenbarung über das Gebet gesprochen hat, er hat ihn zu sich geholt. Kennt ihr das, wenn du in einer Firma arbeitest? Ha? Du hast einen Vorarbeiter, ha? Der dir sagt, mach du so. Sagen Sie mal, der Chef will sich sprechen. Was ist denn? Habe ich was gemacht? Also, was würdest du sagen? Es ist wichtig. Da geht es um eine wichtige Sache. Also hat Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu sich geholt, um ihm zu sagen, ja Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, das Gebet, das Gebet, das Gebet. Und wie ist das einfacher geworden? Rasul sallallahu alaihi wasallam, als er von Allah zurückkam, sah er Musa alaihi sallam. Sagte er, was ist los? Das Gebet Allah subhanahu wa ta'ala hat uns vorgeschrieben. Hat er gesagt, geh zu Allah und bitte ihm um Erleichterung. Ich habe Erfahrung mit meinem Volk. Das ist zu viel für sie. Sie können das nicht aushalten. Manche heute halten das nicht aus, wenn die einmal am Tag beten. Subhanallah, der geht einkaufen, steht an der Kasse 15 Stunden, 10 Minuten, 40 Stunden, eine halbe Stunde. Er sieht Frau Christine von der Firma oder von der Schule, wo er seine Ausbildung hat. Na, wie geht's Ihnen? Und dann steht er mit der und bla, und hast du nicht gesehen. Aber wenn er zwischen den Händen des Königs, subhanahu wa ta'ala, steht, wir haben vielleicht einen Gelehrten, der eine schöne Stimme hat, der uns den Koran so richtig an die Herzen bringt. Allahu Akbar. Und er will uns am besten eine Seite, zwei Seiten vom Koran lesen. Was passiert? Die Menschen, manche gehen zu ihm und sagen, ja, subhanallah, ich meine, ich habe meine Arbeit und meine Frau hat gekocht, das Essen. Und dann fangen sie an, uns die Religion beizubringen. Weißt du nicht, dass der Prophet Muhammad s.a.w. gesagt hat, es gibt doch den Schwachen und den Armen und derjenige, der noch was zu tun hat. Subhanallah. Die meisten Leute, wir wollen nicht vielen Leuten Unrecht tun, aber viele Menschen werden auf einmal beim Gebet krank. Die können nicht lange. Warum? Weil sie es nicht verstanden haben, dass sie Diener sind. Glaubt es mir. Es gibt einen Vers im Koran, den ich in meinem Leben merke. Und ich sage es euch. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى. Und Allah gibt diejenigen, die nach Rechtleitung suchen, mehr Rechtleitung. Allahu Akbar. Das heißt, wenn du dich auf dem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala begibst und du willst die Rechtleitung, gibt dir Allah mehr. Willst du mehr, gibt er dir mehr. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in einem heiligen Hadith, alle meine Diener sind irregehend, außer diejenigen, die ich recht geleitet habe. So bittet mich um Rechtleitung, tue ich euch recht leiten. Allahu Akbar. Alle meine Diener sind nackt, außer diejenigen, die ich zum Anziehen gegeben habe. Bittet mich darum. Alle meine Diener sind hungrig, außer diejenigen, die ich Essen gegeben habe. So fragt mich, subhanallah. Und alle meine Diener sind irregehend. Wir Muslime fragen Allah fünfmal am Tag bei unserem Gebet in Surat al-Fatiha. Wenn du betest, mehrmals am Tag bittest du Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma ihdina al-sirat al-mustaqim. Ihdina al-sirat al-mustaqim. Guck mal, die Leute heute, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Hat er nichts verstanden von seinem Gebet? Uqsim billah, ich war in Palästin. Da war ein Unterricht. Ich saß da, habe zugehört vor der Schar. Hat jemand Unterricht gemacht, habe ich zugehört. Da ist ein Mann gekommen. Der hat ein Gebet gemacht, das hat nicht mal vielleicht eine halbe Minute gedauert. Und ich habe ihn angeguckt. Sein Kopf, seine Stirn hat nicht mal den Boden berührt. Er stand auf. Hat er gebetet? Rasul hat zu einem Mann gesagt, dieser Mann hat sein Gebet gemacht. Rasul hat gesagt, wiederhole dein Gebet. Hat der Mann das gleiche gemacht, was er gemacht hat, ganz schnell gebetet. Hat er gesagt, wiederhole dein Gebet. Beim vierten, fünften Mal sagte er, Rasulallah, وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ. Bei dem, der mich mit der Wahrheit entsandte, ich kann es nicht besser. Aha, du kannst es nicht besser? Komm her. Und dann hat er ihm erklärt, was er machen muss, wie er anfangen soll. Dieser Punkt, der in der Salat verkörpert. All diese Sachen brauchen wir nicht zu reden, ihr kennt das. Aber die Frage heute, wir wollen diese Krankheit heilen und die, dass manche Menschen beten und dann wieder aufhören. Und ich frage mich, bei dem, der mich geschaffen hat, und bei dem, der uns gerade sieht und zuhört, was hat Allah subhanahu wa ta'ala seinen Dienern schlecht angetan, dass sie sich von ihm abwenden? هذا نكران وكفران للنعمة. Allah, alles, was du hast, ist von ihm. Die Gesundheit, die Luft, dein Augenlicht, deine Mutter, dein Vater, dein Sohn, deine Tante, die Arbeit, das Geld, die Luft, die du atmest, ist nicht mal von dir. Nichts hast du. Subhanallah. Und ist das die Dankbarkeit, dass ich, Allah subhanahu wa ta'ala, wie lange dauert ein Gebet? Wie lange? Wie lange? 5 Minuten? 10 Minuten? Und ich sag euch, وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ. Das Gebet ist nur schwer, außer diejenigen, die wirklich Genuss in ihrem Gebet finden. Rasul sallam sagt, وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ صَلَّى عَلَى سَيِّدِ مُحَمَّدٍ. Was sagt er? Mein Glück wurde im Gebet festgehalten. Das heißt, wenn ich bete, das ist das höchste Gefühl, was es gibt. Zwischen den Händen Allah subhanahu wa ta'ala und ihm zu gedenken, ihn anzubeten. Letzte Woche habe ich mit einem Bruder gesprochen. Wir saßen ein paar Minuten, wir haben uns unterhalten. Und subhanallah, wir waren uns in einer Sache einig. Sofort. Als wir gesagt haben, subhanallah, als wir den Weg zu Allah gegangen sind und nur ihn angebetet haben, haben wir uns frei gefühlt. Wir sind frei. Ich bin frei. Ich diene nur Allah, der mit Recht gedient werden soll. Niemand, nicht meine Frau, nicht mein Kind, nicht meine Arbeit, nicht meine Chefin, niemand. Allah. Nur Allah. Und damit ich euch ein bisschen was erkläre, Allah, huwa ismul jalala. Allah ist der Name des Höchsten. Also, Allah ist ein Eigenname. Und so wird Allah subhanahu wa ta'ala gepriesen. Ha? Allah. Deshalb heute, wenn die Kuffar, damit du nicht in diesem Loch fällst, dann schreiben die, sagen die Araber, meinen mit Allah Allat. Allat und Al-Uzza und Al-Iyazu Billah, das waren Kulturen, die Araber damals angebetet haben. Und damit ich es sage, dass Allah subhanahu wa ta'ala einzigartig ist, hör mal zu. In der arabischen Sprache, Allah ist ein Eigenname. Das heißt, wenn du jetzt, sagen wir, einer heißt Schneider. Ja? Er heißt in Deutschland Schneider. Und Schneider auf Arabisch übersetzt ist Khayyat. Schneider, der Klamottenschneider. Heißt das, wenn du jetzt nach Arabien gehst, nach Marokko, nach Palästina, irgendwo, dann sagst du, Khayyat. Sagen sie dir das? Oder heißt du auch Schneider? Schneider. Also Allah subhanahu wa ta'ala, dieser Name ändert sich nicht. Und dann sage ich euch, Gott hat eine weibliche Form, oder nicht? Eine Göttin, oder nicht? Gott hat auch eine Pluralform, Götter. Also sehen wir, das hat mit Allah subhanahu wa ta'ala nichts zu tun. Verstanden, was ich meine? Also, diese einzigartige Allah subhanahu wa ta'ala, die müssen wir erstmal verstehen. Die müssen wir erstmal verstehen und verinnerlichen. Subhanahu wa ta'ala. Lass uns erstmal gucken, wie wichtig das Gebet ist. Subhanallah. Die Pflicht zum täglichen Gebet ist in zahlreichen Versen des Koran sowie in vielen Hadithen vorgeschrieben. Vorgeschrieben. Mutawatir. Mutawatir, das sind Sachen, man sagt Al-Ma'lum bid-Din bid-Darura, das heißt, das sind Sachen, die sind undiskutabel. Wenn einer jetzt kommt und sagt, es gibt kein Gebet im Islam, versucht man ihm das zu erklären, akzeptiert er das nicht, ist er Kafir, sagen wir. Weil er hier eine Sache ablehnt, die mit hundertprozentiger Sicherheit festgestellt worden ist. Verstanden? Habe ich euch mal erzählt, da, über diesen Mann, mit dem, wenn du jetzt kommst, ha? Eine Sache in der Religion, erklär über das, damit ich das verstehe. In der Religion sind Sachen, wenn man die ablehnt und die sind mit hundertprozentiger Sicherheit bestätigt, unakzeptabel. Und das kann dazu führen, dass du ein Kafir bist. Ha? Im Leben sind Sachen, die vielleicht für mich und dich unakzeptabel sind, aber du wirst vor Allah subhanahu wa ta'ala nicht gefragt. Ich sage zum Beispiel, die 5 Euro sind mehr als 10 Euro. Du würdest mir sagen, Mohammed, du hast die nicht mal. Das ist genau wie der also eine Mann, der fast sein Hab und Gut alles hätte geschmissen. Für ihn waren immer die kleinen Zahlen mehr als die großen. Er hätte fast das ganze Haus verkauft. Und er hat mit Tieren gehandelt. Ein Mann ist zu ihm gekommen und seine Frau hat immer versucht, das zu lenken, damit er nicht alles kaputt macht. Kam ein Mann zu ihm und sagte, ich will diese Kuh haben. Wow, schön, ha? Subhanallah. Wie viel? Meinte, was, ich gebe dir 60 Guinea. Meinte, nur für 40, ansonsten nicht. Willst du mich reinlegen oder was? Also dieser Mann könnte mal sagen, dass er verrückt ist. Aber wenn du jetzt kommst und sagst, das Gebet ist im Islam nicht bestätigt, dann wird man sagen, guck mal, da ist der Beweis im Koran, da ist der Beweis im Sunnah. Und ihr solltet wissen, die letzten Worte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, die Abi Antarumi und Nafsi Rasulullah, As-Salah, As-Salah, As-Salah, das Gebet, guck mal, wie wichtig. Er kämpft, die letzten Züge seiner Seele gehen raus und er sagt zu seiner Umma, unterlässt das Gebet nicht, versäumt es nicht. Subhanallah, guck mal, wie wichtig das ist. Also, das Gebet ist der wichtigste Eckpfeiler des Islams. Nach was? Nach dem Glaubensbekenntnis. Ashhadu an la ilaha illallah, wenn du bezeugst. Deshalb, Rasulullah, als er Mu'az ibn Jabal nach Jemen geschickt hat, zu diesen Ahl al-Kitab, zu den Christen, was hat er denn gesagt? Du kommst zu einem Volk von den Schriften. Das Erste, woran du die bittest, Allah als einzigen Gott anzuerkennen und Muhammad sallallahu alaihi wasallam als seinen Prophet. Haben sie das akzeptiert? Sag ihnen, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen vorgeschrieben, fünfmal am Tag zu beten. Haben sie es angenommen? Sag ihnen, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen eine Zakat, eine Abgabe vorgeschrieben. Sie wird von den Reichen genommen, an die Armen abgegeben. Haben sie es akzeptiert? Gibt es Siyam, das Fasten? Gibt es Ramadan? Deshalb heutzutage, ja nicht. Für mich, wir leben in Zeiten, da kannst du wirklich stehen und entdecken, stimmt das eigentlich, was da abläuft? Ja, die Muslime lassen die Pflichten, und neu zu der Freiwilligen. Guck mal, Ramadan, guck mal, wie viele hier sitzen wir? Können wir alle anziehen. Jetzt kommt er, da wird die Moschee voll sein. Alle kommen zu Tarawih Salah. Und Tarawih ist keine Pflicht. Es ist keine Pflicht. Das heißt, wenn du dein Gebet machst und nach Hause gehst, hast du keine Sünde begangen. Aber sollte man nicht erstmal anfangen, sich sozusagen zu stärken in den Pflichtgebeten? Deshalb viele Leute kommen und sagen, was, ich möchte jetzt in der Nacht freiwillig vier Rakat beten. Aber etwas sollte Dhuhr und Asr. Sag, was, erstmal, kümmere dich darum, dass du Asr und Dhuhr und Fajr und Isha und so punktlich betest, wenn du es geschafft hast. Dann fang an, das andere zu machen. Ha? Sei nicht arm, hast kein Geld und willst schon der Firma was schenken und der Moschee was schenken. Hab erstmal Spar ein bisschen nach und dann kannst du erstmal anfangen. Und so ist das mit dem Gebet. Nicht erstmal mit den anderen Sachen, die unwichtig sind, und dann mit den Sachen, die wichtig sind. Und ich sage euch, es gibt so viele Muslime, die gerade in diesem Bereich viele Versäumnisse haben. Leider, leider, leider. Weil wir heutzutage, wir Muslime, wir leben, essen, trinken, schlafen und zwischendurch beten. Und keiner, kaum sind es, es gibt wirklich wenig Menschen, der wirklich das Gebet, ich sag euch, wie viele Jahre bete ich jetzt? Ich ohne Ungelogen, dieses Jahr ist das erste Jahr, in dem ich wirklich das Gebet gelernt habe zu genießen. Weil es immer eine Quälerei war. Eine Quälerei, ein Kampf. Du kämpfst. Salat al-Fajr. Was ist mit Salat al-Fajr? Wie viele von euch beten Salat al-Fajr? Ich habe lange gekämpft. Ich will nicht sagen, dass ich das immer gemacht habe. Es kam eine Zeit, ich habe das gemacht und wieder. Aber ich habe gekämpft. Und ich habe mir jetzt, habe ich gesagt, bevor ich zu euch rede und sage euch das Verständnis von Allahu Akbar, dann sollte ich das erstmal selber verinnerlichen. Also, und wisst ihr, subhanallah, Shaitan, Yajri Majra al-Dam. Wisst ihr, dass das Teufel, der fließt durch das Blut eines Menschen, muss ihn besiegen. Das sind Kämpfe, stärker als Amerika gegen was ich weiß. Das ist ein Kampf, es geht um Leben und Tod. Ha? Subhanallah, ich wach auf, das Gebet ist um 3, ich wach so um 10 Minuten vor 3. Ich gucke, subhanallah, und dann kommt so eine Unmacht. Du willst aufstehen, als hätte dich jemand angetrunken. Und dann irgendwann, alhamdulillah, habe ich das geschafft, dass ich gesagt habe, eigentlich brauche ich nur, mich zu drehen und aufzustehen, oder? Bismillah, aufstehen. Subhanallah, weißt du, normalerweise musst du nur irgendwas tun, beweg dich. Manche Menschen musst du einen Tritt geben, ein anderer musst du einen Klatsch geben, damit du aufwachst. Subhanallah, so ist es. Kämpfe, kämpfe. Die meisten Leute, ich stelle mir vor, einer, die schlafen, ist gerade von der Arbeit gekommen, hat Nachtschicht gehabt. Wir schlafen, er hat 3, 4 Kinder. Der eine schreit und der andere schmeißt und der andere hat seine Tochter, seine Schwester zusammen geschlagen. Alle sind auf dem Schrei. Was wird er machen? Jihad, Fisabilillah. No. Damit er schläft, geht er, klatscht dem einen, boxt den ein und alle wissen, da muss sein. Warum? Weil er will schlafen. Er kämpft darum zu schlafen. Kämpfe darum, Allah zu dienen. Kämpfe darum, Allah zu dienen. Und wallahi al-azim, auf dem Weg hierhin habe ich Tränen in den Augen gehabt. Weil ich habe gesagt, subhanallah, wir können es Menschen aufs Herz bringen, Allah den Rücken zu kehren. Wie schaffst du es als Abd, nachdem du gebetet hast, nachdem du es genossen hast, nachdem dein Herz rein wurde, nachdem deine Zunge rein wurde, nachdem du auf der Straße Leute getroffen hast, hey Alter, hey, jetzt auf einmal, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Du siehst die Leute, senkst deinen Blick. Irgendwo hast du schon etwas erfahren. Die meisten Leute, der geht irgendwo ein Döner essen. Wir haben hier unter uns einen Döner-Experten. Der geht ein Döner essen. Oh, schmeckt. Oh, subhanallah, Safi. Wo gehst du hin? Ich esse nur bei dem. Warum? Weil er das Geschmack, diesen Geschmack, das hat ihm so gefallen. Du hast gebetet und es gespürt, zwischen den Händen Allah subhanahu wa ta'ala zu stehen. Lässt es liegen? Lässt es liegen? Dann bist du ausgeschlossen. Ausgeschlossen. Und ich stelle mir vor, diesen Kontakt, dieses Gebet zu Allah subhanahu wa ta'ala. Guck mal unter uns Menschen, damit wir müssen Beispiele aus dem Leben leben, damit wir manchmal verstehen, dass wir ungerecht sind. Derjenige, der nicht betet, ist wie jemand, der zum Beispiel, guck mal die Menschen heutzutage, und man hört das immer. Hey, weißt du was, du hast dich seit Wochen nicht gemeldet. Hey, du hast mich nicht angerufen. Hey, du hast was. Die sind sauer aufeinander, weil sie sich nicht gemeldet haben, weil sie mit anderen nicht gesprochen haben. Subhanallah, das ist unter den Menschen. Aber was ist in Bezug auf Allah? Wenn du, er hat dir gesagt, Abdi, ich habe dich nur geschaffen, damit du mir dienst. Wo ist dein Dienst? Wo ist dein Dienst? Subhanallah. La hawla wa quwwata illa billah. Also Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Al-Ma'idah, wahrlich das Gebet zu bestimmten Zeiten ist für die Gläubigen eine Pflicht. Eine Pflicht. In einem bekannten Hadith lesen wir über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sagt, der Islam kennt jeder. Wurde auf was? Auf 5 Säulen erbaut. Was ist das? Na komm, das muss jeder wissen. Shahada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Also das Glaubensbekenntnis, dass es keine Gottheit gibt außer Allah und dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Prophet und Gesandter ist. As-Salah. Direkt nach der Glaubensbekenntnis. Al-Zakah. As-Siyam. Hajj al-Bayt, wer in der Lage dazu ist. Nicht wie unser Freund da vor ein paar Wochen, hat sein Rauchen aufgehört, dachte er, ich bin jetzt ein guter Diener, Alhamdulillah. Der hat sein ganzes Leben nicht einmal sich für Allah niedergeworfen und dann sagt er, weißt du was, ich gehe zum Hajj. Mashallah. Natürlich, viele Menschen würden sagen, nur lass ihn doch gehen, du weißt es ja nicht, vielleicht wird ihm was passieren da und es wird sein Leben verändern. Ja, aber wir müssen überhaupt sagen, was die Wahrheit ist, oder nicht? Es gibt Awliyat im Islam, es gibt die wichtigsten Sachen. Fang erstmal mit 1, 2, 3. Und wenn du in der Lage bist, Allah subhanahu wa ta'ala, wenn du in der Lage bist, deshalb Allah subhanahu wa ta'ala sagt in bestimmten Aussagen, wer gesund in der Lage ist, mich zu besuchen in Makkah, nachdem er Hajj, er hat den Hajj mal einmal gemacht, aber er ist in der Lage, das zu machen. Länger als 5 Jahre mich nicht besucht hat in meinem Haus, ist ausgeschlossen von meiner Barmherzigkeit. Warum? Weil, diese, guck mal, jetzt geht ihr ja zur Umrah, inshallah. Und nur wird Allah subhanahu wa ta'ala diese Umrah gesegnet für euch machen. und dass ihr so viel Furcht vor Allah dankt, wie noch nie in eurem Leben. Wisst ihr, dass diese Besuchfahrt ist eine Reinigung für euch, für das, was vorher war? Und es gibt keine Diensthandlung an Allah subhanahu wa ta'ala, die den Menschen so wieder wie ein Neugeborenes bringt, wie Hajj. Wenn ein Hajj gut ist, kommst du zurück, als wärst du gerade neu geboren. Subhanallah, du hast dich von allem gewaschen. Also, diese fünf Säulen sind sehr wichtig zu verstehen. Verrichtung des Gebets, Zakat haben wir gesagt, überliefert von Bukhari übrigens. So, das zweite sollten wir wissen, das erste, wofür der Mensch am Tage des Gerichts zur Verantwortung gezogen wird, ist das Gebet. Wenn es gut war, ist alles andere gut. Sollte es nicht gut sein, wird alles andere auch. Kennt ihr das? Du hast einen Kasten Früchte. Ein Kasten Früchte, die sind alle, mashallah. Und dann nimmst du ein verdorbenes und tust das dazwischen. Was passiert? Verderben die anderen auch? Genau ist das das. Wenn das Gebet nicht in Ordnung ist, egal wie gut deine Sachen sind, gehen kaputt. Kann jemand mir sagen, warum? Hört mal zu, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt. Damit die Leute, die heute, damit ihr aufpassen, damit ihr nicht denkt, ich bete, oh, ich bin der beste Mensch auf dieser Erde. Subhanallah. Hast du gesehen, ich habe gerade 4 Rakat gebetet, ich habe in Baqarah und in Nisa. Waliyazubillah. Wir müssen verstehen, dass wir uns, wir müssen verstehen, dass das Gebet, ich bin jetzt vom Faden ein bisschen abgekommen, das Gebet sozusagen für uns das Höchste stellt nach dem Glaubensbekenntnis. Es gibt nichts Höheres als das. Also, und dann hier, in einem anderen Hadith heißt es, das Gebet ist die Stütze der Religion. Die Stütze der Religion. Und wisst ihr was? Warum beten wir eigentlich Salat al-Jama'ah? Warum tun wir uns eigentlich alle zusammen? Warum? Hätte jeder doch alleine zu Hause beten können. Nach diesen Sachen gibt es viele Vorteile für den Islam. Erstmal, das Gebet bringt hierbei, pünktlich zu sein. Pünktlichkeit. Die Gemeinschaft. Zusammen. Leute lernen sich kennen, tun sich zusammen. Dieses Gebet, dieser Dienst Allah subhanahu wa ta'ala wird was? Eine Einheit. Subhanallah. Also es hat unheimlich viele Vorteile, die Salat al-Jama'ah. Und viele versäumen sie. Viele versäumen sie. Subhanallah. Manche wohnen nur ein, ich suche seit wirklich Monaten jetzt eine Wohnung hier in der Nähe. Und ich habe gesagt, subhanallah, wenn ich hier in der Nähe eine Wohnung finde, dann brauche ich gar nicht mehr zu Hause zu leben. Dann gehst du jetzt zum Moschee, betest du dein Gebet, gehst du wieder nach Hause. Alhamdulillah. Also die Leute, die in der Nähe von einer Moschee wohnen, sind glückliche Menschen, sollten sich glücklich schätzen. Subhanallah. Also ist die Stütze der Religion, wer es bewahrt, die Religion, und wer es vernachlässigt, vernachlässigt die Religion. Also diese Stütze, wenn du die bewahrst, bewahrst du die Religion. Tust du sie vernachlässigen, vernachlässigst du die Religion. Subhanallah. Wenn du jetzt nicht betest und er nicht betet und ich nicht bete, dann ist das verloren. Und ich sage euch eine Sache, das Beten, wenn du betest und er betet, bringt die Leute erstmal zum Beten und hindert den einen oder den anderen sein Gebet aufzuhören. Stell dir mal vor, in einer Familie. Ja? Der Vater betet, die Mutter betet, die Tochter betet, der Vater, alle beten. Wenn einer vielleicht irgendwann mal Schwäche hat, ja, wird immer ein Ruck von den anderen bekommen. So waren die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala, als er sie im Koran geschrieben hat, hat er gesagt, dass wenn sie die Leute zum Islam gebracht haben, haben diese Leute sie noch gestärkt in ihrem Glauben. Verstehst du? Kennst du das, wenn du an einem stürmischen Tag ein Zelt aufbauen möchtest? Ha? Dann wirst du bestimmt nicht nur so eine Stange oder ich weiß nicht, wie die heißt, den Namen jetzt vergessen, in einem Boden schraubst. Ne? Du wirst nicht eine kleine, wirst du eine große nehmen. Ne? Warum? Damit die diesen Sturm aushält. Und so ist das mit dem Glauben. Du musst deinen Glauben festigen und festigen und festigen, damit wenn ein Sturm kommt, stehst du da. Nichts kann dich davon. Der Shaitan sucht dich, die Menschen suchen dich. Der Shaitan steht in wie viele Menschen? Allahu Akbar. Sie ist gar nicht da. Und Rasul Hassan hat gesagt, der Mann betet, ein Fünftel von seinem Gebet wird angerechnet, ein Zehntel von seinem Gebet. Und dann sagte er, zwei Männer stehen nebeneinander, zwei Männer, einer hundertprozentig Allah ergeben und der andere ist ganz woanders. Subhanallah, guck mal, das heißt, wenn wir alle beten, wir sind nicht gleich. Der eine ist sein Herz da, der andere hat sein Herz bei seinem Motor, bei seiner Frau, bei seiner Freundin, bei was ich was irgendwo gelassen. Er hat sich verlobt, ist weg vom Fenster. Aber der andere, er hat die ganze Welt gelassen und er betet für Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb, ich will euch kurz dieses Allahu Akbar sagen. Wisst ihr, dass für dieses Allahu Akbar die Gesandten entsandt worden sind? Für dieses Allahu Akbar haben sich die Meere verändert, die Menschen, alles für Allahu Akbar. Aber wir verstehen Allahu Akbar nicht. Was heißt denn Allahu Akbar? Kann jemand sagen, was Allahu Akbar ist? Was ist Allahu Akbar? Allah ist unermesslich groß. Wenn ich dir sage, wie groß, dann wirst du mir sagen, bitte, tu dir nicht Unrecht. Die meisten würden sagen, ist größer als alles. Nein, das will ich nicht. Allahu Akbar ist größer als deine Arbeit. Allahu Akbar ist größer als dein Sohn, den du liebst. Allahu Akbar ist größer als das Geld, um den du Angst hast. Allahu Akbar ist größer als die Mutter und der Vater, als die Freunde, als das Fußballspielen, als die Playstation zu spielen, als Döner zu essen, alles. Ha? Jetzt können wir das sagen. Warum? Weil bei jedem sind bestimmte Sachen, die lieb für ihn sind. Der eine spielt lieber Fußball, ist sein Leben. Der andere macht den Deckel weg und dann geht ihm ein Gulasch, Hacker, und ich was. Der eine macht was, weiß ich was. Ha? Jeder hat andere. Aber Rasul Hassan hat uns ein Vorbild gegeben. Was sagt Aisha? Aisha war die Allah, sagt Rasul Hassan, zu Hause hat er gepflegt, hatte seine Sachen genäht, hatte seine Schuhe geputzt. Als der Muaddin Allahu Akbar gerufen hat, hat er alles liegen gelassen und ist rausgegangen, als würde er keinen kennen. Sallallahu alaihi wasallam. Verstanden, was Allahu Akbar ist? Ich sagte, was Allahu Akbar ist. Es wurde berichtet über einen Mann. Kam zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit einem Stock gestützt. Er alt, zerbrechlich. Sagte, ja, Rasulallah, sallallahu alaihi wasallam, ich habe nichts Schlechtes gelassen und habe das nicht getan. Gibt es eine Reue für mich? Aliyah Tauber? Subhanallah, damit du weißt, wir haben über die 18 gesprochen und Ibn al-Qayyim redet über Wiladat al-Qulub, damit diese Herzen geboren werden. Viele Menschen halten ihr Herz gefangen in dieser Dunkelheit. Das Herz will fliegen, sich vor Allah subhanahu wa ta'ala niederwerfen. Aber dieser Mensch mit seiner schlechten Taten hält es dunkler, bis gar nichts mehr zu sehen ist. Subhanallah. Also dieser Mensch kommt zu Rasul Hassan und sagt, ja Rasulallah, es gibt nichts Schlimmes, was ich nicht getan habe. Gibt es eine Reue für mich? Sagt Rasul Hassan, der als Barmherzigkeit für die Menschheit entsandt worden ist, bist du ein Muslim? Sagt er, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt außer Allah und ich bezeuge, dass du, ja Muhammad, sein Gesandter und Prophet bist. Sagt er, Allah subhanahu wa ta'ala, wenn du das mit aufrichtig machst, ihm um Reue zu bitten, nimmt er dich an oder deine an. Sagte, ja, Rasulallah, aber diese Sünden, die ich gemacht habe, die sind so schwer. Es gibt keine Sünde, die größer als Allah ist. Ging, Allah vergibt dir. Ha? Der Mann, sagen die Gefährten, ging, verließ den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und schrie die ganze Zeit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sagten die Gefährten, bis man ihn nicht mehr sehen konnte und nicht mehr hören konnte. Verstanden, was Allahu Akbar ist? Ich sag dir, Menschen, die Allahu Akbar erst verstehen, wenn sie den Tod ins Auge sehen. Es gibt eine Geschichte, die so schmerzhaft ist für den einen, aber einen anderen hat sie geweckt. Das war wie ein Klatsch ins Gesicht, damit er aufwacht. Es wird erzählt, das ist eine wahre Geschichte. Das ist eine Clique. Kennen wir heute die Cliquen? Ha? Entweder ist die gut oder ist sie schlecht. Und viele Cliquen halten den einen oder anderen vom Gebet ab. Kamen sie? Jeden Abend haben sie sich getroffen. Ein bisschen Alkohol. Ha? Ein bisschen lästern über die Leute. Ein bisschen den anmachen, ein bisschen den anmachen. Jeden Abend, bis zum Morgen. Da sagt er eines Tages, schickten wir einen von unseren Freunden mit dem Auto, damit er Alkohol holt. Und dann fingen wir an, haben Spaß gemacht und so. Es war 7 Uhr, 8 Uhr, 9 Uhr. Wo ist der? Das ist direkt um die Ecke. Subhan al-Malik. Meinte, ich bin dann direkt hinterher gefahren, sehe ich auf einmal in den Büschen ein Feuer. Ein Feuer. Ich eilte zu dem Auto und dann sah ich mein Freund zur Hälfte verbrannt. Ist am Schreien, Feuer, Feuer, Feuer. Subhanallah, habe ich ihm gesagt, ich rufe die Feuerwehr, ich rufe den Arzt. Sagt, ich werde nicht mehr überleben. Aber was werde ich ihm sagen? Was werde ich ihm sagen? Sagst du, wem willst du was sagen? Sagt er, Allah. Was will ich Allah sagen? Was will ich ihm erklären? So solltest du auch darüber denken, wenn du dein Gebet unterbrichst und stirbst oder gar nicht gebetet hast. Was willst du Allah erklären? Wie willst du ihm das beibringen, dass du nicht gebetet hast und du warst in der Lage? Es gibt niemanden, der vom Gebet befreit ist. Niemand. Niemand ist befreit vom Gebet. Rasul hat damit gesagt, wenn sie 7 sind, bringt es ihnen bei. Mit 10 solltet ihr schon sie ermahnen. Sogar die Leute, die am Kämpfen sind, der Feind ist dort und will uns töten. Wenn das zum Gebet gerufen wird, solltest du beten. Also, subhanallah. Also, sagte, was soll ich ihm sagen? Und dann meinte er auf einmal, mein Freund, der war tot. Und dann meinte er, das ging stundenlang. Wir haben gesprochen, ich saß da, gelehnt, ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Und dann kam auf einmal der Gedanke, was will ich auch Allah sagen? Was soll ich Allah sagen? Subhanallah. Dann meinte er, auf einmal wurde zum Fajr-Gebet gerufen. Sagte, in dem Moment habe ich gespürt, dass dieses Gebetruf nur für mich bestimmt war. Und von dem Moment an hat er nicht ein einziges Gebet versäumt. Subhanallah. Also, ich sagte der Schwester, viele, viele von unseren Schwestern sind gut. Sie wollen auf den Weg Allahs gehen. Trägt Kopftuch. Sie zwingt sich. Aber sie versäumt ihr Gebet. Und es sind viele, die das machen. Und viele von uns Brüdern sind auch so. Nicht nur die Frauen. Wir gehören alle zu denjenigen, die viel versäumen. Aber du solltest nicht die 5 Tage, die 5-mal am Tag versäumen, zwischen den Händen Allah zu stehen. Subhanallah. Subhanallah. Das Gebet ist ein Schutz für dich und mich und für dich, Schwester, und für die Menschheit. Warum? Weil es von den schändlichen und verabscheulichen Sachen schützt. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. Guck mal den Koran. Guck mal den Koran. Das Gebet hält dich davon ab, abscheuliche Sachen zu tun, Schändlichkeiten zu tun, reinigt dich, gibt dir Licht in deinem Herzen und in deinem Gesicht. As-salatu. Und was? Allah gedenken ist das Höchste. Es gibt nichts Schöneres als das. Ein Gefährter, der das gespürt hat, tief in seinem Herzen, sagte er, Wallahi, Wallahi, das Herz erlebt manchmal Momente des Glücks. Ich glaube, wenn die Himmelsbewohner das auch so erleben, dann sind sie glücklich. Subhanallah. Das Gebet reinigt, haben wir gesagt, das Herz und gibt es Licht. Eine Verbindung zwischen dem Diener zu seinem Herrn. Ha? Viele behaupten, Allah zu lieben, oder nicht, heutzutage. Jeden, wenn du fragst, liebst du Allah? Muhammad, was ist das für eine Frage? Liebst du Allah? So was fragt man nur. Ist doch klar, dass ich Allah liebe. Was dann sage ich dir, wenn du wirklich Allah liebst, warum drehst du ihm den Rücken? Warum lehnst du ihn ab? Was hat er dir Schlechtes getan? Subhanallah, Subhanallah. Weißt du, Allah gibt uns so viel, dass wir es gar nicht zählen können. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Wenn du die Gaben Allah subhanahu wa ta'ala zählen würdest, niemals hättest du dich zusammen, auch wenn du ewig leben würdest. Subhanallah. Also Allah, der König, der Liebevolle, der Barmherzige, der Gnädige, hat es nicht verdient, dass wir so mit ihm umgehen. Subhanallah. Und ich versuche immer Bilder aus unserem Leben zu sehen. Letztens eine Frau hat sich mit ihrem Sohn gestritten. Er hat geheiratet. Jetzt hat er seine Kinder und seine Frau und hat seine Mutter vergessen. 3-4 Wochen hat er sie nicht besucht, nicht angerufen. Und ich habe diese Diskussion mitgekriegt. Seine Mutter sagte zu ihm, du brauchst dich gar nicht mehr zu melden. Jetzt hast du geheiratet, jetzt hast du deine Familie, jetzt willst du mich nicht mehr. Aber was willst du? Sie haben Allah vergessen, so hat Allah sie vergessen. Verzichtest du auf Allah, Allah verzichtet auf dich. Mach dich auf den Weg zu Allah, damit Allah subhanahu wa ta'ala dein Herz für ihn öffnet. Und ich sage euch, und jeder spürt das bestimmt, inshallah, in seinem Herzen. Das Einzige, was einen Menschen frei macht in seinem Leben, dass er einen einzigen Gott dient. Guckt hier, bei anderen Religionen, er dient das und das und er dient das und das und er weiß nicht, wem er kreuzen soll und wer er machen. Nein, nein, ich sage Allah direkt. Ibrahim a.s. steht im Feuer, im Feuer. Da kommt der eine Engel, der zweite Engel, der zweite Engel, um Hilfe. Sagt er mir, wieso? Warum soll ich mit euch reden, wenn ich direkt an Allah mich wenden kann? Ha? Und guck mal, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, Allah, er will von dir mehr als jemand anderen. Und wenn du dich an jemand anderen wendest, macht es ihn traurig. Als die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn gefragt haben, أَرَبُّنَا قَرِيبٌ فَنُنَجِي أَمْ بَعِيدٌ, ist Allah subhanahu wa ta'ala weit weg, dass wir ihn rufen müssen? Oder ist er nah? Allah subhanahu wa ta'ala hat in diesem Vers nicht gesagt, قُلْ, sprich zu ihnen. Hat er gesagt, und wenn meine Diener dich nach mir fragen, so, ich bin da. Ich bin da. Verstanden? So, ich werde noch ein bisschen kommen. Und Rasul sallallahu alaihi wasallam pflegte im Gebet Schutz zu suchen. Schutz, wenn ihn etwas bedrückte. Wenn ihn etwas bedrückt hat, hat er immer zum Gebet. Ya Bilal, arihna bis Salah. Subhanallah, Subhanallah. Deshalb, ich sage euch, ihr müsst darum kämpfen, Glück im Gebet zu finden. Und du wirst das nicht finden, wenn du dich nicht drum bemühst. Ein Mann erzählt von den Gläubigen, sagt er, ich habe 2 Jahre lang gekämpft, um mein Glück im Gebet zu finden. Und 20 Jahre später, also 20 Jahre nach diesen 2 Jahren, habe ich ein glückliches Leben geführt. Ein glückliches Leben geführt. Subhanallah. Das Gebet ist eine Sache, die so schön ist. Es gibt, guck mal, وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ. Die Ungläubigen, sie wünschen sich, sie wären Muslime. Es gibt einen Franzosen, der jetzt Muslim ist, bevor er Muslim geworden ist, es war ein Gelehrter, ein Philosoph, hat folgende Worte geschrieben. Hat er gesagt, Subhanallah, es gibt kaum eine Moschee oder kaum eine islamische Versammlung, die man sieht und man nicht diese Gemeinschaft und diese Zuneigung und diese Liebe und diese Demut vor Allah subhanahu wa ta'ala sieht, wie bei den Muslimen. Und ich habe mich jahrelang gefragt, warum bin ich kein Muslim? 65 Jahre alt wurde er und dann wurde er Muslim. Und diese 65 Jahre ohne Islam haben sein Herz von innen so gemacht. Er schreibt in seinem Buch, er sagt, warum habe ich so lange gebraucht? Aber Allah war gnädig. Allah war gnädig. Der diejenigen recht leitet, den er will. Subhanallah. Und Jetzt eine Frage. Warum beten wir? Das ist doch Mohammed. Einmal sagst du, betet, dann beten wir. Jetzt beten wir, sagst du, warum beten wir? Ja, ich frage, warum betest du? Warum? Damit du Ansehen hast? Damit die Leute zufrieden mit dir sind? Damit deine Nachbarn sagen, ah, mashallah, schön, schismito, akisali, mashallah, bakalani. Das hast du mal gehört, Safi. Jedes Mal, wenn du wartest, bis er zur Moschee geht, machst du die Tür ab, das sagen kann man nicht. Vielleicht, ajjan, ich gehe zur Moschee, ja. Nee, nee, nee. Für was betest du? Damit deine Mutter zufrieden ist? Damit sie dir mehr Taschengeld gibt? Damit, nein. Du solltest wissen, dass du betest nur, weil du ein Diener bist und weil Allah subhanahu wa ta'ala dir das vorgeschrieben hat. Nicht für die Leute, nicht für die Menschen, für niemanden. Subhanallah. Deshalb, es gibt, ja, yani, subhanallah, siehst du das manchmal in manchen Gebieten, mit manchen Menschen? Allahu Akbar. Wo guckst du hin? Wo ist deine Demut? Nein, Allahu Akbar. Ich habe die ganze Welt vergessen. Wenn der Boden unter mir betet, ha? Ich krieg gar nichts mit. Dem einen haben sie sein Bein amputiert, haben sie gesagt, sollen wir dir ein Medikament geben, ein bisschen Alkohol. Subhanallah. Ich habe gesagt, lass mich mein Gebet anfangen und dann macht, was ihr wollt mit mir. Subhanallah. Das ist das Höchste an Gefühlen, was man Allah subhanahu wa ta'ala gegenüberbringen kann. Wir haben gesprochen, wann das Gebet vorgeschrieben wurde. Viele haben sich gefragt, wo ist das zu lesen. Einmal hat das überliefert den Bukhari, dann Ahmed, fi Musnadin und Nasa'i und Tirmidhi haben das berichtet oder überliefert. Das Gebet, wie gesagt, haben wir gesagt, unterscheidet uns von den anderen Ungläubigen. Und ich sage jetzt nicht mehr Ungläubigen, ich sage die Nichtmuslime. Wir haben das erklärt, warum wir das sagen. Weil es gibt viele Menschen, die an Allah glauben, aber nicht nach dem Islam. Und das, wer eine andere Religion außer dem Islam möchte, wird von ihnen nicht angenommen. Verstanden? Also sie sind sozusagen nicht ungläubig, sie glauben an Allah, aber nicht nach dem Islam. Und sie erkennen Muhammad sallallahu alaihi nicht als den Propheten Muhammad sallallahu. Und das Wichtigste, damit wir, dass wir inshallah, das Gebet ist eine tägliche Reinigung für dich und mich, weil wir Sünder sind. Wir sind keine Engel. Von uns, von jedem von uns gibt es irgendwas, was wir falsch machen. Am Tag. Du kannst nicht einen Tag abschließen oder zu Ende gehen lassen, ohne dass du sagen kannst, ich war heute ein Engel, ich habe heute nichts Schlechtes getan. Wenn du geschlafen hast, würde ich sagen, ist okay. Ja, subhanallah. Also, was Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith zu uns, stellt euch vor dem Hause eines von euch ist ein Brunnen, ein Fluss, in dem er sich fünfmal am Tag wäscht. Bleibt der Schmutz an ihm? Sagte mir die Gefährten, nein, ja, Rasulallah. Sagte, genau so ist das mit dem Gebet. Jedes Mal, wenn du dich wäschst, tust du ein bisschen von deinen Sünden weg. Subhanallah, gibt es viele Menschen, die tun sich so schlecht Unrecht. Ha? Der trägt diese ganzen Sünden den ganzen Tag an seinem Rücken. Subhanallah. Also das Gebet ist eine Reinigung für den Menschen. Eine Reinigung. Rasul sallallahu alaihi sagt, seht ihr, stellt euch vor, ein Mensch hat einen Brunnen vor seinem Haus und er wäscht sich fünfmal am Tag. Bleibt da ein Schmutz an ihm? Bleibt es nicht. Jedes Mal, wenn du kommst, du hast jemanden angeglotzt, du hast über jemanden gelästert, du hast über jemanden Schlechtes gesprochen. Hast du Wudu gemacht? Deshalb viele Menschen, wenn die Wudu machen, verstehen den Sinn von Wudu nicht. Fertig. Nein, wasch deine Hände für das, was du angefasst hast. Wasch deinen Mund für die Worte, die du benutzt hast. Diese schlechten Worte. Wasch dein Gesicht und deine Augen für das, was du angeguckt hast, was Allah subhanahu wa ta'ala dir verboten hat. Wenn du das wirklich verstehst, wirst du demnächst nicht so. Nein, subhanallah, guck mal, was ich heute gemacht habe. Magnet. Dann wirst du ganz anders. Deshalb auch im Gebet, wenn du verstehen würdest, was Allahu Akbar bedeutet, wirst du wirklich Allahu Akbar sagen. Und wenn du dich niedergeworfen hast, guck mal, subhanallah. Subhanallah, Rabbi al-A'la. Du bist unten, zusammen, deine Stirn, alles unten auf dem Boden. Und du sagst, gepriesen sei der Allerhöchste, Allah. Das müssen wir verstehen. Und, um das zu beenden, sagen wir jedem, es kommt jetzt eine sehr, sehr schöne Zeit auf uns. Inshallah, wenn Allah subhanahu wa ta'ala Leben für uns geschrieben hat, in der viele Menschen, viele, viele Menschen finden in diesem gesegneten Monat. Den Weg zu Allah wieder. Viele Menschen haben den Weg zu Allah verloren und in Ramadan fangen sie an zu beten und halt. Und leider gibt es viele, die beten nach Ramadan. Ist Al-Aid, Assalamu alaikum. Wir sehen uns Ramadan nicht, inshaAllah. Also nutzt diese Zeit aus. Nutzt diese Zeit aus. Diejenigen, die, den Koran vernachlässigt haben, kommt zum Koran wieder. Ich habe euch gesagt, dass ich mich jetzt vor zwei, eineinhalb Wochen jetzt, ich habe mich entschieden, zu Hause keinen Fernsehen mehr zu gucken, bis ich den Koran auswendig kennengelernt, also gelernt habe. Ich habe in eineinhalb Wochen vier Surat gelernt. Und jede Sekunde, die ich verbringe, verbringe ich jetzt mit dem Koran. Und ich sage, Muhammad, was hast du dir angetan in dieser ganzen Zeit? Subhanallah, ihr solltet wissen, dass der Koran eine sehr heilige Sache ist. Willst du es? Mach dich frei von ihm. Solange du dich mit anderen Sachen beschäftigst, wird dir Allah subhanahu wa ta'ala den Koran nicht in deinem Herzen geben. Also, der Koran ist aziz, eigen. Mach dich frei für den Koran, damit du, subhanallah, subhanallah, der Koran und Ramadan, jeder Hand aufs Herz, wie die Walayazubillah sagen, ha? Ehrlich sein. Wie oft habt ihr den Koran vom Anfang bis zum Ende gelesen? Viele Leute, yani subhanallah, Ramadan, kommt er, betet er, ha? Nach dem, wird ein Fernseher angemacht und so. Nein, verbiete es. Ramadan gibt es kein Fernsehen. Wir wollen Allah dienen, wir haben so viel versäumt. Menschen werden befreit vom Höllenfeuer. Es gibt Reue. Tor, ein Tor der Reue. Komm zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und durch das Gebet mit Demut und Aufrichtigkeit und Kontinuität, schaffst du, was du die ganzen Jahre versäumt hast. Bruder und Schwester im Islam, zurück zu der Frage, warum betest du nicht? Jeder sollte sich mit dieser Frage auseinandersetzen und sagen, was hat mir Allah subhanahu wa ta'ala, der Allmächtige, angetan, dass ich mein Gebet vernachlässigt habe. Was hat er mir angetan? Was hat mir das Gebet angetan? Hast du das Gefühl gehabt, als du gebetet hast, dass dein Leben kaputt gegangen ist? Hast du das Gefühl gehabt, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich unrecht behandelt hat? Hast du das Gefühl gehabt, dass das Gebet, wenn du es betest, dass du nicht mehr glücklich werden kannst? Und ich sage dir, du kannst das Glück im Beten nur so finden, indem du dem Weg des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam folgst. Rasul sallallahu alaihi wa sallam, guck mal, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, als er wollte, dass wir für ihn beten, hat er uns Muhammad sallallahu alaihi wa sallam entsandt und hat gesagt, bringt dieser Ummah, diese Gemeinschaft, das Beten bei. Also Rasul sallallahu alaihi wa sallam, in einem Hadith, sagte zu Malik ibn al-Huwayris, ein Gefährte, radiallahu anhu, sallu kama ra'aytumuni usalli. Betet so, wie ihr seht, wie ich bete. Also bist du verpflichtet zu wissen. Und Rasul sallallahu alaihi wa sallam, mashaAllah, mashaAllah, wenn er gebetet hat, der hat zum Beispiel Surat al-Baqarah gelesen. Yani, wenn du die jetzt liest, wiederholst, hast du ungefähr eineinhalb Stunden, bis du die fertig hast, wenn du die jetzt nicht immer nachschlagen musst. Eineinhalb Stunden Zeit, liest du die, sauber. Genauso lange war er unten, hat er sich niedergeworfen. Subhanallah. Deshalb die Leute, also ich sage jetzt, beende ich das eine Minute. Versucht diese Bedeutung von Koran, Bedeutung von Salah, Bedeutung von Niederwerfung, von Allahu Akbar, Subhanahu Rabbi al-A'la, nochmal. Und ich empfehle dieses Buch. Ich empfehle das. Es kostet nicht viel. Es ist alles drin erklärt, was du fürs Gebet brauchst. Alles. In deutscher Sprache. Kauf dir das. Und verstehe nochmal, warum du betest. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen reinigen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Schwäche, die wir in uns haben, zu Stärke machen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht halten. Und uns der Grund dafür machen, für diejenigen, die recht geleitet werden. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحان محمد، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.